Abschnitt 9 aus Die Pickwickier, Band 1 von Charles Dickens, übersetzt von Karl Kolb. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 9. Kapitel: Strenger Beweis der Wahrheit, dass die bahntreue Liebe keine Eisenbahn ist. Die stille Abgeschiedenheit von Dingley Dell, die Anwesenheit so vieler Zierden des schönen Geschlechts und die sorgsame Pflege und Wartung, die sie an den Tag legten, war der Steigerung jener sanfteren Gefühle außerordentlich günstig, welche die Natur tief in Herrn Tracy Tupmans Brust gesenkt hatte und welche jetzt bestimmt schienen, sich in einem liebenswürdigen Gegenstande zu konzentrieren. Die jungen Damen waren hübsch, ihr Äußeres einnehmend, ihr Betragen tadellos. Aber in den Augen von Jungfer Tante lag eine Majestät, in ihrer Miene eine Würde, in ihrem Gang ein gewisses Noli me tangere, worauf jene bei ihrer Jugend keinen Anspruch machen konnten und worin sie es jedem Frauenzimmer zuvor tat, das Tupman je gesehen hatte. Dass in dem Wesen beider etwas Verwandtes, in ihrem Gemüte etwas Übereinstimmendes, in ihrer Brust eine gewisse geheimnisvolle Sympathie lag, war augenscheinlich. Ihr Name war der erste Laut, der über Herrn Tupmans Lippen trat, als er blutend im Grase lag, und ihr krampfhaftes Lachen war der erste Ton, der zu seinen Ohren drang, als er nach Hause gebracht wurde. Aber hatte ihre Aufregung ihren Grund in einer liebenswürdigen weiblichen Empfindsamkeit überhaupt, welche bei jeder ähnlichen Gelegenheit zum Vorschein gekommen wäre, oder war dieselbe durch ein tieferes, zärtlicheres Gefühl hervorgerufen worden, welches nur er allein unter allen Männern erwecken konnte? Dies waren Zweifel, welche sein Gehirn marterten, als er hilflos auf dem Sofa lag. Zweifel, die er auf einmal und für immer sich lösen zu lassen beschloss. Es war Abend. Isabella und Emily hatten mit Herrn Trundle einen Spaziergang gemacht. Die taube alte Frau war in ihrem Lehnstuhl eingeschlafen. Das Schnarchen des fetten Jungen drang dumpf und eintönig aus der entfernten Küche herüber. Die sorglosen Mägde lehnten am Hoftore und genossen die Süßigkeit des Feierabends, indem sie mit gewissen unbeholfenen Tieren spielten, die zum Haushalte gehörten. Und dort saß das interessante Pärchen, von niemandem beachtet und auf nichts achtend, nur von sich selbst träumend. Dort saßen sie wie ein paar sorgfältig zusammengelegte Handschuhe, ineinander geschlungen. »Ich habe meine Blumen vergessen«, bemerkte Jungfer Tante. »So begießen wir sie«, sprach Herr Tupman mit schmeichelndem Tone. »Sie werden sich in der Abendluft erkälten«, sagte Jungfer Tante zärtlich. »Nein, nein«, erwiderte Herr Tupman aufstehend, »es ist mir zuträglich. Ich will sie begleiten.« Die Dame legte schweigend die Schlinge zurecht, in welcher der linke Arm des jungen Mannes lag, ergriff dessen rechten und führte ihn in den Garten. Am oberen Ende desselben war eine Laube von Geißblatt, Jasmin und Schlingpflanzen, einer von jenen Ruheplätzen, welche empfindsame Seelen zur Bequemlichkeit der Spinnen errichten. Jungfer Tante ergriff eine große Gießkanne, die in einem Winkel stand, und war im Begriff, die Laube zu verlassen. Herr Tupman hielt sie zurück und zog sie auf einen Sitz neben sich nieder. »Fräulein Wardle«, sagte er. Jungfer Tante zitterte, dass einige Steinchen, die zufälligerweise den Weg in die Gießkanne gefunden hatten, klirrten wie eine Kinderklapper. »Fräulein Wardle«, sagte Herr Tupman, »Sie sind ein Engel.« »Herr Tupman«, rief Rachel aus, so rot wie die Gießkanne selbst. »Wahrlich«, sagte der beredte Pickwicker, »ich fühle es nur zu sehr.« »Alle Frauenzimmer sind Engel, wenn man die Männer hört«, flüsterte die Tante in scherzhaftem Tone. »Was wären Sie sonst? Und womit könnte ich Sie ohne Vermessenheit vergleichen?« versetzte Herr Tupman. Wo sah man je ein Frauenzimmer, das ihnen glich? Wo könnte ich sonst eine so seltene Vereinigung von geistigen Vorzügen und körperlicher Schönheit finden? Wo könnte ich sonst? Oh! Hier schwieg Herr Tubman und drückte die Hand, welche auf dem Handgriff der glücklichen Gießkanne ruhte. Die Dame wandte ihren Kopf auf die Seite und flüsterte sanft: »Die Männer sind voll Lug und Trug.« »Ja, sie sind es«, versicherte Herr Tubman, »aber nicht alle. Hier lebt wenigstens einer, der keinen Wankelmut kennt, einer, der sein ganzes Dasein ihrer Wohlfahrt opfern könnte, der nur in ihren Blicken lebt, der nur in ihrem Lächeln atmet, der die schwere Bürde des Lebens einzig und allein um ihretwillen trägt.« »Könnte man einen solchen Mann finden?« fragte die Dame. »Nur könnte finden«, erwiderte der glühende Tubman. »Er ist gefunden. Er ist hier, Fräulein Wardle.« Und ehe die Dame seine Absicht ahnte, lag er schon zu ihren Füßen auf den Knien. »Stehen Sie auf, Herr Tubman«, sagte Rachel. »Nimmermehr«, war die entschlossene Antwort. »Oh, Rachel, sagen Sie, dass Sie mich lieben.« »Herr Tubman«, bemerkte Jungfer Tante mit abgewandtem Gesicht, »ich kann kaum Worte finden. Doch, Sie sind mir nicht ganz gleichgültig.« Herr Tubman hörte nicht so bald dieses Geständnis, als er sich ganz dem Drange seiner Begeisterung hingab und tat, was so viel wir wissen, denn wir haben in diesem Punkte nicht viel Erfahrung, unter solchen Umständen jedermann tut. Er sprang auf, schlang seinen Arm um den Nacken der Jungfer Tante und presste eine Menge Küsse auf ihre Lippen, welche sie nach pflichtschuldigem Zieren und Sträuben so geduldig hinnahm, dass wir nicht angeben können, wie viele ihr Herr Tubman noch aufgedrückt haben würde, wäre die Dame nicht plötzlich erschreckt worden und voller Angst in die Worte ausgebrochen: »Herr Tubman, wir werden beobachtet. Wir sind entdeckt.« Herr Tubman sah sich ringsum und erblickte die großen kreisrunden Augen des fetten Jungen, der ohne den entferntesten Ausdruck auf seinem Gesichte, den der erfahrenste Physiognomiker dem Erstaunen der Neugier oder irgendeiner bekannten Leidenschaft, welche sonst die Brust der Menschen bewegt hätte, zuschreiben können, völlig regungslos in die Laube starrte. Herr Tubman betrachtete den fetten Jungen und der fette Junge betrachtete Herrn Tubman. Und je länger Herr Tubman dessen völlig ausdrucksloses Gesicht ansah, desto mehr überzeugte er sich, dass er entweder nicht wusste oder nicht verstand, was vorgegangen war. In dieser Voraussetzung fragte er mit festem Tone: »Was suchst du hier?« »Das Essen ist auf dem Tisch, mein Herr«, war die rasche Antwort. »Bist du eben erst gekommen?« fragte Herr Tubman mit einem durchdringenden Blick. »So eben«, erwiderte der fette Junge. Herr Tubman sah ihn wieder scharf an, aber der Junge verzog keine Miene. Herr Tubman nahm den Arm der Jungfer Tante und ging dem Hause zu. Der fette Junge folgte. »Er weiß nicht, was vorgefallen ist«, flüsterte er. »Nichts?« fragte Jungfer Tante. Sie hörten einen Ton hinter sich wie von einem halb unterdrückten Lachen. Herr Tubman sah sich forschend um. Nein, der fette Junge konnte es nicht gewesen sein. In seinem ganzen Gesichte war keine Spur von Freude und überhaupt kein anderer Ausdruck als die Esslust zu finden. »Er muss geschlafen haben«, flüsterte Herr Tubman. »Ich zweifle nicht im geringsten daran«, versetzte Jungfer Tante. Beide lachten herzlich. Aber Herr Tubman irrte sich. Der fette Junge hatte zum ersten Male nicht geschlafen. Er hatte gewacht, völlig gewacht und alles mit angesehen. Das Abendessen ging vorüber, ohne dass jemand eine allgemeine Unterhaltung anzuknüpfen gesucht hätte. Die alte Frau ging zu Bett. Isabel Wardle widmete ihre Aufmerksamkeit ausschließlich Herrn Trundle. Jungfer Tante hatte für niemand Augen als für Herrn Tubman und Emilyens Gedanken schienen in der Ferne zu verweilen, vielleicht bei dem abwesenden Snodgrass. 11 Uhr, 12 Uhr, 1 Uhr hatte es geschlagen und die Herren waren noch nicht zurück. Bestürzung und Unruhe waren auf jedem Gesichte zu lesen. Sollten sie vielleicht überfallen und ausgeplündert worden sein? Sollte man Leute mit Laternen aussenden und sie auf allen Wegen aufsuchen lassen, die sie möglicherweise eingeschlagen haben konnten? Oder sollte man, horch, sie sind's. Was konnte sie so lange aufhalten? Auch eine fremde Stimme. Wem konnte sie angehören? Sie eilten in die Küche, um nach den Ankömmlingen zu sehen und überzeugten sich alsbald von dem wahren Stand der Dinge. Herr Pickwick lehnte, die Hände in den Taschen und den Hut über das linke Auge gedrückt am Anrichttische, wackelte mit dem Kopf und lächelte unaufhörlich, ohne dass man einen Grund davon entdecken konnte. Der alte Herr Wardle hielt einen fremden Herrn an der Hand, dem er mit flammendem Gesichte von ewiger Freundschaft vorlallte. Herr Winkle hielt sich an der Wanduhr und rief mit matter Stimme auf jedes Mitglied der Familie, das heute Nacht vom Bettgehen sprechen würde, Feuer und Schwefel vom Himmel herab, und Herr Snodgrass war auf einen Stuhl gesunken mit dem Ausdruck des fürchterlichsten und hoffnungslosesten Elends, das sich die Fantasie eines Menschen vorstellen kann, in jeder Linie seines verstörten Gesichts. »Ist etwas vorgefallen?« fragten die drei Damen. »Nichts ist vorgefallen«, versetzte Herr Pickwick. »Wir sind alles in Ordnung. Ich sage, Wardle, es ist alles in Ordnung, nicht wahr?« »Das will ich meinen«, sagte der lustige Hauswirt. »Meine Lieben, hier ist mein Freund Herr Jingle. Herrn Pickwicks Freund Herr Jingle ist gekommen, macht uns einen kleinen Besuch.« »Ist Herrn Snodgrass etwas zugestoßen?« fragte Emily ängstlich. »Nicht das Mindeste, mein Fräulein«, erwiderte der Fremde. »Cricketschmaus, herrliche Gesellschaft, Kapitalfänger, alter Portwein, Claret, gut, sehr gut, Wein, mein Fräulein, Wein.« »Es lag nicht am Weine«, lallte Herr Snodgrass mit gebrochener Stimme. »Der Lachs war schuld.« »Die Schuld liegt bei solchen Gelegenheiten nie am Wein, sondern immer an etwas anderem.« »Wäre es nicht besser, Sie gingen zu Bette?« fragte Emily. »Zwei von den Knechten können die Herren hinaufführen.« »Ich geh nicht zu Bett«, sagte Herr Winkle bestimmt. »Kein Mensch auf der Welt soll mich führen«, erwiderte Herr Pickwick kühn, worauf er wieder so gutmütig wie zuvor lächelte. »Hurray«, rief Herr Winkle. »Hurray«, wiederholte Herr Pickwick, seinen Hut abnehmend und auf den Boden schleudernd, worauf er seine Brille in demselben Anfalle von Tollheit mitten in die Küche warf. Dann lachte er über diesen Hauptspaß laut auf. »Lassen Sie uns noch eine Flasche trinken«, schrie Herr Winkle, anfangs mit lauter, später mit immer schwächerer Stimme. Sein Kopf sank auf die Brust nieder, indem er noch etwas von seinem unabänderlichen Entschluss, nicht zu Bette zu gehen, und von einer blutdürstenden Reue lallte, den alten Tubman diesen Morgen nicht vollends abgedeckt zu haben, worauf er in einen festen Schlaf fiel, in welchem er von zwei jungen Burschen unter der persönlichen Oberaufsicht des fetten Jungen zu Bett gebracht wurde. Bald darauf vertraute Herr Snodgrass seinen Leichnam der Sorge derselben Person. Herr Pickwick nahm den dargebotenen Arm Herrn Tubmans und verschwand ganz in der Stille, stets mit demselben Lächeln auf den Lippen, und Herr Wardle gab Herrn Trundle die Ehre, ihn die Treppe hinaufzugeleiten, und entfernte sich mit dem völlig vergeblichen Versuch, eine feierliche und würdevolle Miene anzunehmen, nachdem er zuvor von der ganzen Familie einen so zärtlichen Abschied genommen hatte, als ginge er jetzt unmittelbar dem Schafott entgegen. »Was für ein unangenehmer Auftritt«, sagte Jungfer Tante. »Abscheulich«, stimmten die beiden jungen Damen bei. Furchtbar, furchtbar, sagte Jingle mit ernster Miene. Er hatte aber auch anderthalb Flaschen mehr zu sich genommen als irgendein anderes Mitglied der Gesellschaft. Ein schrecklicher Anblick, gewiss. Ein artiger Mann, flüsterte die Jungfertante Herrn Tubman zu. Sieht auch nicht übel aus, flüsterte Emily Wardle. Oh, gewiss, bemerkte die Jungfertante. Herr Tubman dachte an die Witwe zu Rochester und sein Herz wurde unruhig. Die halbstündige Unterhaltung, welche jetzt folgte, war nicht geeignet, die Stimme seiner Besorgnis zu beschwichtigen. Der neue Ankömmling war sehr gesprächig und die Menge seiner Anekdoten wurde nur durch die Ausdehnung seiner Höflichkeit übertroffen. Herr Tubman fühlte, dass er in dem gleichen Maße, in welchem Jingles Popularität stieg, in den Schatten zurücktrat. Sein Lachen war gezwungen, seine Lustigkeit erheuchelt, und als er endlich seine schmerzende Schläfe zwischen die Bettlaken steckte, wünschte er sich mit furchtbarer Lust, Jingles Kopf in diesem Augenblicke zwischen der Decke und der Matratze unter seinen Händen zu haben. Der unverwüstliche Fremde stand des anderen Tages zeitig auf und gab sich alle Mühe, während seine Gefährten die Folgen ihrer Schlemmerei noch im Bette verdämmerten, die Heiterkeit des Frühstücks durch seine Unterhaltung zu erhöhen. Dies gelang ihm auch so vollkommen, dass sogar die taube alte Frau sich einige seiner besten Scherze durch ihr Hörrohr wiederholen ließ und gar herablassend gegen die Jungfertante bemerkte, er, Jingle, sei ein ausgelassener junger Mensch, eine Ansicht, der ihre Tochter und ihre Enkelinnen durchaus beistimmten. Es war die Gewohnheit der alten Dame, sich an jedem schönen Sommermorgen nach der Laube zu begeben, die dem Leser bereits durch Herrn Tubmans zärtliches Abenteuer bekannt ist. Zu diesem Ende musste der fette Junge von einem Kleiderrechen hinter der Schlafzimmertüre der alten Frau einen dicht anschließenden schwarzen Atlashut, einen warmen baumwollenen Schal und einen starken Stock mit einem großen Handgriffe holen, und nachdem sie sich so behaglich eingehüllt und die eine Hand auf den Stock, die andere auf die Schulter des fetten Jungen gestützt hatte, begann sie mit Muße ihren Spaziergang nach der Laube, wo sie der fette Diener für eine halbe Stunde den Annehmlichkeiten, die mit dem Genusse frischer Luft verbunden sind, überließ. Nach Ablauf dieser Frist kam er sodann wieder, um die Mutter seines Gebieters ins Haus zurückzuführen. Die alte Dame ging in derartigen Stücken nicht von ihrer gewohnten Weise ab, und da diese Zeremonie schon 3 Sommer hintereinander ohne ein Abweichen von der Regel geübt worden, so war sie nicht wenig überrascht, als sie bemerkte, dass der fette Junge, statt wieder fortzugehen, nur einige Schritte von der Laube wegtrat, sich sorgfältig nach allen Richtungen umsah und dann ganz verstohlen und mit ungemein geheimnisvoller Miene wieder umkehrte. Die alte Dame war furchtsam, wie es die meisten alten Damen sind, und so kam sie gleich auf den Gedanken, der gedunsene Junge führe einen Mordanschlag gegen sie im Schilde, um sich in den Besitz des kleinen Geldes, das sie bei sich trug, zu setzen. Sie würde daher um Hilfe gerufen haben, wenn ihre körperliche Gebrechlichkeit ihr nicht schon längst die Kraft des Schreiens benommen hätte, weshalb sie sich begnügen musste, Joes Bewegungen mit den Gefühlen unaussprechlicher Todesangst zu beobachten, die sich keineswegs milderte, als der Junge ganz dicht an sie herankam und mit einem, wie es ihr schien, drohenden Tone ins Ohr schrie: »Madame!« Nun fügte sich's gerade, dass in demselben Augenblick Herr Jingle in dem Garten spazieren ging und sich zurzeit in der unmittelbaren Nähe der Laube befand. Er hörte den lauten Ruf und blieb stehen, wozu er durch 3 Gründe veranlasst wurde. Einmal, weil er nichts anderes zu tun hatte, dann, weil seine Neugierde kein Bedenken kannte, und endlich, weil seine Person durch Gestrüppe verborgen war. Wie gesagt, er machte Halt und horchte. »Madame«, schrie der fette Junge. »Ach, Joe«, sagte die zitternde alte Dame, »ich bin dir gewiss stets eine gütige Gebieterin gewesen und habe dich stets aufs Freundlichste behandelt. Du hast nie viel arbeiten dürfen und doch immer genug zu essen gehabt.« Das Letztere war eine Berufung auf Joes empfindsamste Gefühlsseite. Er schien gerührt und entgegnete mit Nachdruck, »Ich verkenne das nicht.« »Was kannst du aber weiter von mir wollen?« versetzte die alte Dame etwas ermutigt. »Es wird sie kalt überlaufen, wenn ich's ihnen sage«, erwiderte Joe. Dies klang wie ein ziemlich blutdürstiger Dankeserguss, und da die alte Dame die Art, wie ein solches Phänomen herbeigeführt werden konnte, nicht ganz begriff, so kehrten alle ihre Schrecken wieder. »Was meinen Sie wohl, was ich gestern hier in dieser Laube gesehen habe?« sagte der Junge. »Barmherziger Himmel, was?« rief die alte Dame beunruhigt durch die Wichtigtuerei in dem Benehmen des wohlleibigen Burschen. »Der fremde Herr, der mit dem zerschossenen Arm, hat geküsst und umarmt.« »Wen, Joe, wen? Ich hoffe doch nicht eine der Mägde.« »Schlimmer als dies«, brüllte der Junge in das Ohr der alten Dame. »Wie? Gar eine meiner Enkelinnen?« »Noch schlimmer.« »Noch schlimmer, Joe«, versetzte die alte Dame, welche schon ein solches Unterfangen für das Nonplusultra männlicher Verwegenheit betrachtete. »Wer ist's gewesen, Joe? Ich will es durchaus wissen.« »Fräulein Rachel.« »Was?« schrie die Dame in schrillem Tone. »Sprich lauter.« »Fräulein Rachel«, schrie der fette Junge. »Meine Tochter?« Der fette Junge bejahte die Frage mit öfters wiederholtem Kopfnicken, wobei seine gedunsenen Backen wie Gallerte erzitterten. »Und sie ließ sich's gefallen«, rief die alte Dame. Ein Grinsen stahl sich über die Züge des dicken Burschen, als er erwiderte, »Ich sah es mit an, wie sie ihn wieder küsste.« Hätte Herr Jingle in diesem Augenblicke den Ausdruck, den das Gesicht der alten Dame bei dieser Mitteilung annahm, wahrnehmen können, so wäre er höchstwahrscheinlich in ein Gelächter ausgebrochen, welches seine Anwesenheit notwendig verraten haben würde. So aber lauschte er aufmerksam weiter und vernahm einige abgebrochene Sätze, als da waren, »Ohne meine Zustimmung, noch zu meinen Lebzeiten«, »Ich arme, unglückliche Frau, hätte sie nicht warten können, bis ich tot bin?« und dergleichen, worauf er die Stiefelsohlen des fetten Jungen, der sich jetzt entfernte und die alte Dame allein ließ, in dem Sand knirschen hörte. Es war ein merkwürdiger Zufall, aber demungeachtet eine Tatsache, dass Herr Jingle schon in den ersten 5 Minuten seiner Ankunft zu Manor Farm den Entschluss gefasst hatte, das Herz der Jungfertante ohne Verzug in Belagerungszustand zu versetzen. Er besaß Menschenkenntnis genug, um zu bemerken, dass sein dreistes Benehmen dem Gegenstand seiner Wünsche keineswegs missfiel, und er hegte den starken Verdacht, dass sie auch in dem Besitze des wünschenswertesten aller Erfordernisse, nämlich eines unabhängigen Vermögens, sei. Die gebieterische Notwendigkeit, seine Nebenbuhler auf eine oder die andere Weise auszustechen, tauchte rasch in seiner Seele auf, und er entschloss sich ohne Verzug, die zweckdienlichen Hebel in Bewegung zu setzen. Fielding sagt, der Mann sei Feuer und das Weib Stroh, die der Fürst der Finsternis miteinander in Berührung bringe, um eine helle Lohe zu veranlassen. Herr Jingle wusste, dass junge Männer bei alten Jungfern sind, was die Lunte für das Schießpulver, und so nahm er sich vor, die Wirkung einer Explosion ohne Zeitverlust zu versuchen. Über diesen wichtigen Entwurf brütend schlich er sich aus seinem Schlupfwinkel und näherte sich unter dem Schutze des vorerwähnten Gesträuchs dem Hause. Das Glück schien seine Absicht zu begünstigen, denn eben verließ Herr Tubman mit den übrigen Herren den Garten durch eine Seitentüre und die jüngeren Damen hatten, wie er wohl wusste, gleich nach dem Frühstück einen Spaziergang angetreten. Das Feld war also gesäubert. Die Türe des Speisezimmers war halb offen. Er blickte hinein. Die Jungfertante saß mit ihrem Strickstrumpfe drinnen. Er hustete. Sie sah auf und lächelte. Zögern gehörte nicht zu Herrn Jingles Charakter. Er legte die Finger geheimnisvoll an seine Lippen, trat ein und machte die Tür hinter sich zu. »Fräulein Wardle«, sagte Herr Jingle mit erkünsteltem Ernste, »entschuldigen meine Zudringlichkeit, kurze Bekanntschaft, keine Zeit zu Zeremonien, alles entdeckt.« »Sir«, entgegnete Jungfer Tante etwas überrascht über diese unerwartete Annäherung und zweifelhaft, ob der Mann wohl auch bei Troste sei. »Psst«, sagte Herr Jingle mit einem theatralischen Flüstern, »großer Junge, Knödelgesicht, Flugräder, Augen, Spitzbube.« Hier schüttelte er nachdrücklich den Kopf, während Jungfer Tante in innerer Beklemmung erzitterte. »Es scheint, Sie spielen auf Joe an, Sir«, versetzte die Dame, indem sie sich zusammennahm, um gefasst zu erscheinen. »Ja, Fräulein, verhenkerter Joe, verräterischer Schlingel, Joe«, schwatzte bei der alte Dame wütend, »Ras, Tod, Laube, Tubman, Küssen und Umarmen, derartiges, Fräulein, wie?« »Herr Jingle«, sagte die alte Jungfer, »wenn Sie hierher kommen, um mich zu beleidigen?« »Nicht doch, nicht im Geringsten«, versetzte der nicht zu bewältigende Jingle, »hörte die Geschichte, kam her, Sie vor der Gefahr zu warnen, Dienste anzubieten, Skandal zu vermeiden, nicht zu denken an Beleidigung, will augenblicklich wieder gehen.« Und er wandte sich um, als wollte er seine Drohung in Vollzug setzen. »Aber was soll ich tun?« sagte die arme Jungfer in Tränen ausbrechend. »Mein Bruder wird rasen.« »Lässt sich denken«, entgegnete Herr Jingle nach einer Pause, »wird wütend sein.« »Ach, Herr Jingle, was kann ich sagen?« rief die Jungfertante in einem weiteren trostlosen Tränenstrom. »Sagen? Er hat geträumt«, versetzte Herr Jingle kaltblütig. Ein Strahl der Hoffnung dämmerte in der Seele der armen Jungfer auf, als sie diesen Rat hörte. Herr Jingle nahm es in Acht und verfolgte seinen Vorteil. »Pah, pah, nichts leichter, verwünschter Blaustrumpf, liebenswürdige Dame, fetter Junge, mit der Hundspeitsche traktiert, Ihnen geglaubt, alles vorbei, alles gut.« Ob die Wahrscheinlichkeit eines Herauswindens aus dieser unzeitigen Entdeckung den Gefühlen der guten Jungfer so vergnüglich vorkam oder ob das Prädikat »liebenswürdige Dame«, welches ihr beigelegt wurde, das Bittere ihres Kummers milderte, wir wissen es nicht. Sie errötete und warf einen dankbaren Blick auf Herrn Jingle. Der gewandte Gentleman seufzte tief auf, heftete ein paar Minuten seine Augen auf die Jungfer, fuhr dann ganz theatralisch zusammen und ließ seine Blicke sinken. »Sie scheinen unglücklich, Herr Jingle«, sagte die Dame mit teilnehmender Stimme. »Darf ich Ihnen meine Dankbarkeit für Ihre gütige Vermittlung dadurch bezeugen, dass ich Sie nach dem Grunde Ihres Leidens frage, um ihn womöglich beseitigen zu können?« »Ach«, rief Herr Jingle mit einer abermaligen Komödiengebärde, »beseitigen? Mein Unglück beseitigen, wo Ihre Liebe einem Mann zugewandt ist, der einen solchen Segen gar nicht zu schätzen weiß?« »Einem Manne, der sich eben jetzt mit Absichten auf die Neigung der Nichte desselben Wesens trägt, das...« »Doch nein, er ist mein Freund, und so will ich seine Mängel nicht enthüllen. Fräulein Wardle, leben Sie wohl!« Bei dem Schlusse dieser Anrede, der zusammenhängendsten, die man je aus seinem Munde vernommen hatte, brachte Herr Jingle den mehr erwähnten Rest eines Schnupftuchs an die Augen und wandte sich gegen die Türe. »Bleiben Sie, Herr Jingle«, rief die Jungfertante mit Nachdruck. »Sie haben eine Hindeutung auf Herrn Tubman fallen lassen. Erklären Sie sich näher.« »Nie«, rief Jingle in dem Tone seines Gewerbes, »nie«. Und um zu zeigen, dass er nicht weiter gefragt zu werden wünschte, rückte er einen Stuhl dicht an die Seite der Jungfertante und setzte sich nieder. »Herr Jingle«, sagte die Tante, »ich bitte, ich beschwöre Sie, wenn irgendein schreckliches Geheimnis mit Herrn Tubman in Verbindung steht, so lüften Sie den Schleier.« »Kann ich«, versetzte Herr Jingle, die Augen auf Fräulein Wardles Antlitz heftend, »kann ich mit Ansehen ein so liebliches Wesen, geopfert auf dem Altare herzloser Habsucht?« Er schien einige Augenblicke mit verschiedenen widerstreitenden Gefühlen zu kämpfen und fuhr dann mit leiser, gedämpfter Stimme fort, »Tubman hat nichts als ihr Geld im Auge.« »Der Elende«, rief die Jungfer in hoher Entrüstung. Herrn Jingles Zweifel waren gelöst, sie hatte Geld. »Und was noch mehr ist«, fuhr Herr Jingle fort, »er liebt eine andere.« »Eine andere«, entgegnete Fräulein Wardle, »und wer wäre diese?« »Kleines Mädchen, schwarze Augen, Nichte Emily.« Eine Pause. Auf der ganzen Welt gab es niemand, gegen den Jungfer Tante eine tödlichere und tiefer gewurzelte Eifersucht unterhielt als gerade diese Nichte. Ein Glutstrom schoss ihr über Gesicht und Nacken, und dann wiegte sie den Kopf mit der Miene unaussprechlicher Verachtung hin und her. Endlich biss sie sich in die dünnen Lippen, warf sich in die Brust und begann, »Es kann nicht sein, ich mag es nicht glauben.« »Sie beobachten«, meinte Jingle. »Das will ich«, versetzte die Tante, »auf ihre Blicke Acht haben. Soll geschehen.« »Sein Flüstern, ja. Wird am Tisch neben ihr sitzen. Das mag er. Ihr Artigkeiten sagen. Sei's drum. Ihr alle erdenkliche Aufmerksamkeit erweisen. Meinetwegen. Mit ihnen brechen.« »Mit mir brechen«, rief die Jungfertante. »Er mit mir brechen? Gut, recht so.« Und sie zitterte in der Wut getäuschter Hoffnung. »Wollen Sie sich überzeugen?«, fragte Jingle. »Ich will. Ihm entschlossen entgegentreten? Ja. Nachher nicht wieder mit ihm anbinden? In keinem Fall. Die Bewerbungen eines anderen annehmen? Ja. So tun Sie es.« Herr Jingle fiel auf seine Knie nieder, verharrte 5 Minuten in dieser Stellung und erhob sich wieder als der begünstigte Liebhaber der Jungfer Tante für den Fall, dass sich Herrn Tubmans Treulosigkeit herausstellen sollte. Die Beweislast haftete auf Herrn Alfred Jingle und er entledigte sich derselben noch am nämlichen Tage beim Dinieren. Fräulein Jungfer konnte kaum ihren Augen trauen. Herr Tracy Tubman saß an Emmelines Seite und liebäugelte, flüsterte und lächelte mit Herrn Snodgrass in die Wette. Kein Wort, nicht einen Blick hatte er für die, welche tags zuvor noch der Stolz seines Herzens war. »Verwünschter Bube«, dachte der alte Herr Wardle, dem seine Mutter Joes Erzählung mitgeteilt hatte, »verwünschter Bube, er muss geschlafen und geträumt haben, eitel Einbildung.« »Der Verräter«, dachte die alte Jungfer ihrerseits, »der gute Herr Jingle hat mich nicht hintergangen. Oh, wie hasse ich den Bösewicht!« Die folgende Unterhaltung mag dazu dienen, unseren Lesern die scheinbar unerklärliche Veränderung in Herrn Tracy Tubmans Benehmen zu enträtseln. Es war Abend, Schauplatz der Garten. Auf einem Nebenwege ergingen sich 2 Gestalten, die eine ziemlich klein und beleibt, die andere hoch und hager. Sie waren Herr Tubman und Herr Jingle. Die Kleinere begann das Gespräch. Nun, wie habe ich meine Rolle gespielt? Vortrefflich, kapital, hätt's selbst nicht besser machen können. Sie müssen in dieser Weise fortfahren, morgen, jeden Abend, bis auf weitere Notiz. Wünscht es Rachel noch immer? Natürlich. Tut's freilich nicht gern, aber muss sein. Verdacht abwenden. Fürchtet ihren Bruder, sagt es, lasse sich nicht ändern. Nur noch einige Tage, bis die alten Leute verblendet sind, ihrem Glücke dann die Krone aufsetzen. Lässt sie mir sonst nichts sagen? Versichert Liebe, treue, unverbrüchliche Liebe. Soll ich ihr etwas ausrichten? Mein lieber Freund, versetzte der nichtsahnende Tubman, glühend die Hand des vermeintlichen Freundes ergreifend, versichern auch Sie, Fräulein Rachel, gleichfalls meiner wärmsten Liebe. Sagen Sie ihr, wie schwer mir diese Vorstellung wird, sagen Sie ihr alles, was sich in einem solchen Falle sagen lässt, aber fügen Sie auch bei, wie sehr ich die Notwendigkeit des Benehmens fühle, welches Sie mir diesen Morgen durch Sie anempfehlen ließ. Sagen Sie ihr, dass ich Ihre Weisheit verehre und Ihre kluge Vorsicht bewundere. Soll geschehen, weiter nichts. Nein, nur noch das, dass ich mich glühend nach dem Augenblicke sehne, wo ich sie die meinige nennen und jede Maske ablegen kann. Wird besorgt, noch etwas auf dem Herzen? Ach, mein Freund, sagte der arme Tubman abermals die Hand seines Gefährten ergreifend, empfangen Sie meinen wärmsten Dank für Ihre uneigennützige Güte und vergeben Sie mir, wenn ich Ihnen je auch nur mit dem Gedanken, Sie könnten mir im Wege stehen, Unrecht getan habe. Mein teurer Freund, kann ich Ihnen je Ihren Dienst vergelten? Reden Sie nicht davon, versetzte Herr Jingle. Er hielt sogleich inne, als ob er sich plötzlich auf etwas besinne, und sagte, »Apropos, können Sie nicht 10 Pfund entbehren, im Augenblicke zu besonderen Zwecken benötigt, zahle wieder in 3 Tagen.« »Ohne Anstand«, versetzte Herr Tubman in der Überfülle seines Herzens, 3 Tage, sagen Sie?« »Nur 3 Tage, alles vorüber dann, keine weiteren Schwierigkeiten.« Herr Tubman zählte das Geld auf die Hand seines Gefährten und dieser ließ, während sie zurückgingen, Stück für Stück in seine Tasche gleiten. »Vorsichtig«, sagte Herr Jingle, »ja, keinen Blick.« »Natürlich«, versetzte Herr Tubman, »keine Silbe, nicht die leiseste. Alle ihre Aufmerksamkeit auf die Nichte, eher etwas unartig gegen die Tante, der einzige Weg, die Alten hinters Licht zu führen.« »Soll alles pünktlich geschehen«, sagte Herr Tubman laut. »Ja, ja, tue es nur pünktlich«, dachte Herr Jingle, und sie traten ins Haus. Die Szene des Nachmittags wurde am Abend wiederholt und ein Gleiches geschah an den 3 nächstfolgenden Nachmittagen und Abenden. Am 4. war der Wirt ungemein aufgeräumt, denn er hatte sich von dem Ungrunde der Klage gegen Tubman überzeugt. Bei Herrn Tubman war es der gleiche Fall, da ihm Herr Jingle mitgeteilt hatte, seine Angelegenheit würde bald zur Entscheidung kommen. Herr Pickwick war ebenfalls heiter, da er selten anders war. Nur von Snodgrass ließ sich dies nicht sagen, denn er war eifersüchtig auf Herrn Tubman, während wieder die alte Dame, weil sie im Whistspiel gewonnen, und Herrn Jingle nebst Fräulein Tante diese aus sehr erheblichen Gründen, die in einem anderen Kapitel unserer ereignisreichen Geschichte erzählt werden sollen, sich der fröhlichen Stimmung der Mehrzahl anschlossen. Ende von Abschnitt 9, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 6. März 2025.